Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Willkommen beim Dresdner Piratencast. Wir stehen hier in der Karmenzer Straße 13 in der Dresdner Neustadt, genau vor der neuen LGS der Piraten Sachsen. Und heute findet hier die Eröffnung der Piraten Sachsen statt, unserer neuen Landesgeschäftsstelle. Und neben mir steht der Puppe aus Berlin. Hallo erstmal. Ja, hallihallo. Es ist mir heute Freude und Ehre zugleich, hier zu sein, an der Stelle, wo eine neue Keimzelle in Sachsen entstanden ist. Die Keimzelle, wo sozusagen die Ideen der Piraten jetzt auch hier in Dresden sozusagen einen fruchtbaren Boden finden, um weiter gestreut zu werden. Okay, wir sehen, der Puppe ist schon sehr medienbasiert. Der hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal und da sammelt er alle möglichen Videos von den Piraten, wo wir uns alle drüber freuen. Und er kann uns ja ein bisschen mal erzählen, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist und was da eigentlich so passiert. Ja, die Idee war eigentlich folgende, und zwar beim Rundfunk ging es darum, die Beiträge, wo Piraten drin vorkommen, auch einfach ins Netz hineinzustellen, weil nicht jede Fernsehanstalt macht das automatisch, und Zielsetzung ist, warum machen wir das? Es motiviert uns, es motiviert Leute zu sehen, die Erfolge, die sie gemacht haben, es motiviert uns sozusagen wie eine Art Katalysator, wenn man sozusagen sieht, das eigene Handeln hat Impact, es fällt hinten sozusagen ein Bericht in den Medien raus, und wir können natürlich auch immer nutzen zu gucken, was berichten eigentlich die Medien über uns, weil eigentlich ist der Rundfunk nichts anderes als der Medienspiegel über die Piraten, und da sehen wir sozusagen die mediale Wahrnehmung von uns, die manchmal ein gewisses Delta hat von dem, wie wir es wahrnehmen und dem, wie es dargestellt wird. Woran das jetzt liegt, lasse ich eben selber überlassen. Darum ist auch immer wichtig, der Rundfunk bringt alles, sowohl Berichterstattung, die nicht sehr freundlich mit uns ist, ja, aber müssen wir uns halt an die eigene Nase packen. Okay, und ihr findet den Kanal auf YouTube unter der Puppe, und wenn ihr ein Video findet, dann twittert ihn am besten an unter der Puppe, und der Hashtag ist dann Rundfunk, ne? Genau, Zielsetzung ist halt wie folgt, im Regelfall kopieren wir halt alles von überall, meistens natürlich die Öffentlich-Rechtlichen. Es ist so eine Grauzone, sage ich jetzt einfach mal schön, wir loten da aus, was so möglich ist. Wir sind darauf angewiesen, dass sozusagen teilweise eben Sachen, die durch unsere Google Analytics irgendwie durchrauschen, sozusagen von extern auch noch gebracht werden. Sprich, schickt mir einen Link, der irgendwo in der Mediathek rumfliegt, und dann wird es auch automatisch im YouTube-Kanal veröffentlicht. Gut, gut. Und du machst ja schon, bist ja eines der Gründungsmitglieder, ist das richtig, von der Piratenpartei? Und du machst aber schon seit Ewigkeiten viele Sachen mit Technik, und jetzt hast du auch einen eigenen Soundcloud-Account, und da sind sehr viele Vorstandssitzungen und auch andere Sachen. Vielleicht erzählst du uns, was da alles drin ist und was von den Piraten Sachsen auch schon drin ist. Ja, die Überlegung war folgende, und zwar in der Nacht, als wir die Berliner Abgeordnetenhauswahl gewonnen haben, gab es plötzlich Diskussionen darüber, inwieweit wir Abgeordneten Fraktionssachen auch ins Internet stellen können. Und da gab es von einigen Leuten Bedenken, ja, das ging ja von Aufwand her, wäre es viel zu schwierig. Und um direkt diesen Bedenkenträgern den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist in der Nacht des Wahlsiegs dieser Soundcloud-Bereich geklickt worden, um sozusagen da technisch einfach eine Möglichkeit zu liefern, wo wir die Sachen online stellen können, weil uns ist bewusst, Transparenz ist ein schwieriges Ding, Transparenz ist Aufwand, und wir müssen Transparenz durch ein Framework einfach verfügbar machen. Dafür ist der Soundcloud-Bereich da. Das heißt, jeder, der, sage ich, Fraktionssitzungen, der, wie heißt es, Vorstandssitzungen aufnimmt und online stellen kann, kann uns einfach anpingen auf Soundcloud auch. Der Puppe kriegt dort einen eigenen Bereich und kann dort Audio-Files hochladen, weil uns ist eins wichtig, es ist ganz einfach. Jeder hat heutzutage irgendwie so ein Mobiltelefon. Mit einem Mobiltelefon kann man technisch sehr einfach Aufnahmen von Sachen, die wir machen, transparent aufnehmen und dann in Soundcloud reinlegen. Mit Soundcloud machen wir eigentlich diese Open Data Forderung, Raw Data Now. Das heißt, wir veröffentlichen erstmal die gesamten Rohdaten dessen, was wir tun. Natürlich ist es dann immer noch notwendig, dass Sitzungsprotokolle auch entstehen, aber die werden im Regelfall dann auch bei Soundcloud reingestellt. Also ich habe gesehen, hier in Sachsen macht jetzt ja, glaube ich, die Vorstandssitzungen werden, wie heißt es, online gestellt. Es werden die Sitzungen aus dem Stadtrat werden auf Soundcloud online gestellt. Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt auch ihre ganzen Vorstandssitzungen auf Soundcloud. Ja, und hier Abgeordnetenhausfraktion macht es aus, und alle alle irgendwie Bezirksverbände in Berlin. Das heißt, es ist einfach eine Dienstleistung, die einmalig bezahlt ist. Das heißt, jeder Kreisverband, Ortsverband, Landesverband, der das möchte, kann das haben. Und wir freuen uns darum, wenn wir dem Anspruch, den wir als Piraten ja auch nach außen verteidigen, damit gerecht tun können, indem wir euch die Mittel da zur Hand geben können, damit es einfach auch verfügbar gemacht werden. Weil was sind die Vorteile? Vorteile ist, wenn ihr es dort regelmäßig einstellt, fallen hinten automatisiert ablesbare RSS-Feeds raus. Das heißt, ihr könnt es auch auf eure eigenen Homepages, zum Beispiel von den einzelnen Landesverbänden, integrieren. Das heißt, auf den einzelnen Landesverband-Homepages könnt ihr einfach, ohne dass ihr technischen Aufwand habt, die einzelnen Sound-Streams darstellen. Schön ist halt immer, dass die Integration in die Social-Media-Sachen dort gut funktioniert. Das heißt, wenn die Audio-Files einmal im Soundcloud sind, kann halt dort jeder, der das sieht und auf Like it, automatisch das als Multiplikator an alle seine Freunde, Bekannte und whatever posten. Und damit haben wir ja gerade die Streuungseffekte, die wir nutzen wollen. Und dafür ist eben Soundcloud ideal. Super, super. Ich traue mir gar nicht, dich in deinem Redefluss zu stören, weil ich denke, da kommen immer noch so viele gute Informationen. Die müssen alle raus. Wie gefällt dir denn die LGS? Ist sie groß genug? Kann man da viele Sachen mitmachen? Und was ist das so im Vergleich zu Berlin? Meinst du größer, kleiner, schöner, hübscher? Also es ist ein Traum. Jetzt ganz im Ernst, was macht eine LGS aus? Eine LGS ist erstmal gut, dass sie dort ist, wo auch Laufkundschaft vorbeikommt. Ja, natürlich ist gut, wenn man etwas hat, was räumlich einen großen Nutzwert hat, aber es muss natürlich auch irgendwo, die normale Bevölkerung berühren. Ja, und ich komme ja irgendwie hier aus Dresden, irgendwie 1996 bis 2002 habe ich hier gelebt, auch hier in der Neustadt, und da weiß ich auch, diese Straße ist eben eine, wo Leute vorbeikommen, wo Leute sehen, hier sind Piraten. Wir sind jetzt auch in Dresden, wir sind jetzt hier und wir sind jetzt auch bald bei euch auf dem Wahlschein. Und darum ist eben wichtig, dass wir eben hier jetzt die LGS haben, und ich finde es super. Und ich finde es auch toll, dass ihr das hier mit verschiedenen Verbänden zusammen macht, weil auch in Berlin ist es ja so, die P9A ist ja sozusagen die Bundesgeschäftsstelle und die Landesgeschäftsstelle in eins, und da kann man natürlich auch super Synergieeffekte nutzen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und kommt alle vorbei hier, Kamenzer Straße 13, die neue Landesgeschäftsstelle der Piraten Sachsen. Amen. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.